man kann. Hauptsache die braune Musik kommt fort, doch seine Lieder haben sich eingebrannt. Kinderpornografie im Internet, ja sie boomt wie noch nie. Doch sie treiben lieber die Rechten in die Knie. Sinnlose Verbote.